verzagt, du machst dich nicht verzagt. Herr Stumpe, du machst mich nicht verzagt, verzagt, du machst mich nicht verzagt. Verzagt, verzagt, du machst mich nicht verzagt.